Diese Liste da oben ist so großartig, dass man eigentlich ein Video drüber machen müsste. Geht natürlich nicht. Denn Banai Breathe zensiert ja YouTube. Und das ist ja eine Gesellschaft, die auch von diesen Herrschaften gegründet wurde. Und ich bin jetzt gerade schön gemütlich am Strand. Deswegen will ich das hier jetzt auch nicht durchgehen, weil dazu müsste ich es mir irgendwie neben mich legen. Weil sobald ich hier drauf spreche, kann ich das nicht mehr lesen. Aber lest euch die Liste ruhig mal durch. Und überlegt euch, was nicht davon zutrifft. Großartig.